Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, tight knots in the complete defense. Brilliant stuff, all is gone in for the goal of the season. Liebe Wölferadio-Zuhörer, liebe Fans des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Wir stehen ganz kurz davor, die Klasse zu halten. Das Spiel gegen Mönchengladbach könnte der große Brustlöser sein. Die Riesensteine, die uns vom Herzen, von den Schultern kullern könnten. Wie wird das ablaufen? Haben wir die Chance? Wie ist Gladbach drauf? Und es ist ja ein besonderes Spiel, denn es ist die Rückkehr von Dieter Hecking. Darüber spreche ich mit dem Pressesprecher von Borussia Mönchengladbach, mit Markus Aretz. Dann, ja, wie hat diese sportliche Situation auch an der Fanszene, Anführungsstrichen, genagt? Da spreche ich mit dem Wolfsburger Fanprojekt, nämlich dort mit Anke Thies und Antje Bieneck, die uns auch erzählen, wie gut denn die Zusammenarbeit in der Wolfsburger Fanszene funktioniert. 6-Punkte-Spiel. Wir werden in Frankfurt was holen, haben die Wolfsburger Verantwortlichen versprochen. Die Mannschaft hat versprochen, sich voll reinzuhängen und in Frankfurt Punkte zu holen. Das ist passiert und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich gewesen bin, dass das tatsächlich so geklappt hat. Man hatte ja so im Vorfeld auch immer viel gelesen. Klar, das ist dann auch ein bisschen situationsabhängig, aber da habe ich schon vor dem Ingolstadt-Spiel gelesen, wir holen keine Punkte mehr diese Saison und der Abstieg ist sozusagen schon sicher. Und ja, mit einer guten, in der ersten Halbzeit ausbaufähigen Leistung, war ja so ein bisschen nicht Angriffspakt, was da stattgefunden hat in Frankfurt in der Commerzbank Arena, aber dann mit einer guten, souveränen Leistung auch hinten raus tatsächlich auch mal die Tore gemacht und gut und sicher gestanden, wenig bis gar nichts zugelassen bei Frankfurt, die ja auch ein bisschen schlafmützig da agiert haben und eigentlich auch ja im Kopf schon ganz woanders waren. Ich meine, wenn der gegnerische Trainer sich hinstellt und sagt, so schlecht habe ich meine Mannschaft noch nie gesehen, dann sagt das schon ein bisschen was aus, und insofern gab es an diesem verdienten Sieg in Frankfurt gar keine Zweifel. Und es, ja, man hat es gesehen, man hat es bei den Fans gesehen im Block, man hat es gesehen, die ganzen Geschichten, wie dann mit der Mannschaft gefeiert wurde, wie die Mannschaft agiert hat auf dem Feld. Da war Biss drinne, da war Geschlossenheit drinne, da war Disziplin drinne, gerade auch defensiver Natur. Und vorne mit einem Mario Gomez ein Assist, ein Tor selbst gemacht, mit einem sehr, sehr guten PG Antep, der ja auch Man of the Match geworden ist und ja das zweite Tor sensationell vorbereitet hat mit dem Tunnel. Ja, das muss man sich auch erstmal trauen, sozusagen. Kalt aus der Verletzung wiederkommen, gut, Kurzansatz gegen Bayern, 6-0 auf den Sack gekriegt, geschenkt, aber dann tatsächlich so aufzutreten, dass man das Gefühl hat, da ist jemand auf der Seite, der ist für die besonderen Momente da, der macht mal was, was sozusagen nicht Schema F und 0815 ist, und dann kommt so eine Aktion und der tunnelt etwas und setzt die gesamte, tunnelt den Gegenspieler und setzt die gesamte Frankfurter Hintermannschaft damit schachmatt sozusagen, sodass Mario Gomez nur noch den Fuß hinhalten muss. Das ist à la Bonheur, haben wir lange nicht mehr gesehen. So ein Spielzug letztendlich auch das 1:1, sehr schön von Basur auch eingeleitet. Er fordert richtig, dass Mario Gomez kommt zum Doppelpassspiel oder beziehungsweise zur Ablage dann für Daniel Didavi. Gomez macht genau im richtigen Moment den Schritt vor, lässt den Abwehrspieler hinter sich und dann den Ball tropfen genau in den Lauf von Didavi, der davon profitiert, dass der Gegenspieler nicht stehen bleibt und ihn ins Abseits laufen lässt. Der Gegenspieler geht mit und Daniel Didavi ist aber den Schritt schneller und dann auch entsprechend vor und frei vom Keeper und vollendet ganz sicher. Das sind Sachen, die müssen einem doch Mut machen und zeigen eigentlich auch, wie traurig die ganze Saison letztendlich auch verlaufen ist, was möglich gewesen wäre, wenn man ein bisschen, ja, eher auf den Trichter gekommen wäre, seine Stärken auch mal auszuspielen, gerade auch im offensiven Bereich. Und in der Tat war der Sieg in Frankfurt natürlich Gold wert, braucht man gar nicht drum herum zu reden, denn jetzt ist der Matchball da, sozusagen der Matchball für den Klassenerhalt gegen Mönchengladbach. Da kommen wir dann später in der Sendung noch drauf, wenn ich mit dem Pressesprecher von Borussia Mönchengladbach spreche, was dieses Spiel sozusagen dann auch für die Gladbacher bedeutet und ob sie sich reinhängen oder vielleicht auch ein bisschen, ja, gehen lassen wie die Frankfurter. Wäre ja für uns nicht das Schlechteste, aber wie gesagt, dazu gleich. Noch Nachsatz zu dem Spiel gegen Frankfurt. Der Schlüssel zum Sieg, und da hatte ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet, diese mannschaftliche Geschlossenheit, diese taktische Disziplin auf der einen Seite, dann aber auch mal tatsächlich die, ja, eiskalte Chancenverwertung. Das hat uns ja auch nicht besonders ausgezeichnet in der Vergangenheit. Und das waren so aus meiner Sicht die Geschichten, die man letztendlich auch als ja, auf der Habenseite verbuchen kann und als Sieggaranten auch anführen kann. Und natürlich die berühmte Zweikampfstatistik. Der VfL hat, glaube ich, 57%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 57% der Zweikämpfe gewonnen. Ballbesitz war so ein bisschen ausgeglichen bei der ganzen Angelegenheit. Und man ist 3 Kilometer mehr gelaufen in Summe als Eintracht Frankfurt. Insgesamt eigentlich ganz gute Werte. Passquote war so um die 78%. Das ist noch passabel. Über 80 wäre natürlich immer besser. Aber unterm Strich, die gewonnenen Zweikämpfe aus meiner Sicht das entscheidende Kriterium. Und vor allen Dingen, dass wir das Zentrum massivst dicht bekommen haben, sodass auch Frankfurt immer auch ja, gezwungen war, quasi fast den langen Ball zu spielen. Hervorheben möchte ich da Lila Vogel. Josua Gilavogi hat einen sehr, sehr guten Wert da erzielt. Vor allen Dingen, was auch die Passquote angeht. Der hat über 90% der Pässe oder seiner Pässe an den Mann gebracht. Also in der Zentrale keine Fehlpässe gespielt. Das ist schon mal super. 57% der Zweikämpfe gewonnen. Und Maximilian Arnold ähnlich, auch in der zentralen Position, der wieder eingesetzt. 94% seiner Pässe kommen an. Das heißt, wenn du da zwei Leute hast in der Mitte, die fast keinen Fehlpass spielen, dann ist das schon mal nicht so schlecht und hilft letztendlich auch. Und für mich eigentlich mehr oder weniger tatsächlich eher Spieler des Spiels als PG Ntep, wobei ich PG das natürlich gönne, war für mich Yannick Gerhardt, der 76% seiner Zweikämpfe gewonnen hat und auch sehr, sehr aktiv war im Spiel nach vorne und die linke Seite hervorragend beackert hat. Gut, er fällt jetzt aus gegen Mönchengladbach, da müssen dann die anderen wieder in die Bresche springen. Aber das ging so ein bisschen unter, natürlich, weil Gomez wieder getroffen hat und jemand anders wie die Davi auch mal und PG mit seinem tollen Tunnel und so weiter. Aber ich finde, insgesamt von der Mannschaftsleistung haben wir echt das Gefühl gehabt, da stand wieder eine Mannschaft auf dem Platz und das gibt Mut auch für die restlichen zwei Spiele und dass wir jetzt am Samstag gegen Gladbach sozusagen schon mal den Sack zumachen. Transfergeschacher. Das ist ja bei mir so die Rubrik, ja, Nebenkriegsschauplätze. Gerade so neben der Saison, da fragt man sich schon, was haben da irgendwelche Transfergerüchte und so weiter zu suchen, zumal das ja ein Dauerthema bei uns ist und uns ja auch in der Vergangenheit ja massive Unruhe beschert hat, die ganzen Spieler, die weg wollten und so weiter und so fort. Beginnen will ich das jetzt aber mit einer anderen Personalie. Thomas Röttgermann hört auf als Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg. Das wurde ja auch bekannt gegeben jetzt diese Woche. Viele haben das sehr, sehr überrascht zur Kenntnis genommen. Ich auch, weil Thomas Röttgermann sehr, sehr viele Jahre jetzt tätig gewesen ist und unter anderem ja auch die sehr erfolgreiche Frauenmannschaft des VfL verantwortet hat, wenn man so möchte, auf Geschäftsführerebene. Und ja, dann gab es sozusagen eine Pressemitteilung, wo man gesagt hat, man trennt sich zum 30.06. Und das passiert mal, sagen wir es mal so. Man ist ja nicht so, dass man für immer bei seinem Arbeitgeber bleiben muss. Aber erstaunlich war so ein bisschen, ja, was da in dieser Pressemitteilung dann auch drin stand. Nämlich sinngemäß, dass man sich ja getrennt hat aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen, wie die künftige Ausrichtung sein soll des Vereins. Und wenn das auf Geschäftsführerebene passiert, dann ist das ja zumindest bemerkenswert, weil das heißt ja eigentlich nichts anderes, derjenige will nicht mitziehen, was da jetzt kommt. Und das führt mich zu mehreren Spekulationen, sagen wir mal so. Die Frage ist, was davon letztendlich dann auch eintritt oder auch glaubwürdig ist. Nämlich, dass zum Beispiel der Einfluss von VW und der Dieselkrise dann doch ein größerer ist, als wir vielleicht bisher gedacht haben. Das bleibt dann letztendlich dann auch tatsächlich mal abzuwarten. Oder aber, dass man die Ausrichtung des Vereins ja so gestalten möchte, dass sie mit den Meinungen oder den Ansichten von Röttgermann nicht mehr einherging. Und wenn es in diese Richtung geht, dann bin ich sehr, sehr gespannt, was da sozusagen auf uns zukommt, auch in den kommenden Jahren ja letztendlich, weil man merkt das auch, da ist viel Bewegung im Umfeld, viele Fans kriegen das ja auch mit und sind da auch relativ dicht dran und kriegen da auch Schwingungen und Stimmungen letztendlich auch mit. Also es ist sehr viel in Bewegung, ist ja auch klar, am Ende so einer Saison, da kann nicht alles bleiben, wie man sozusagen immer schon verfahren ist. Da muss man letztendlich auch was angehen, da muss man vielleicht auch mal ein paar heilige Kühe schlachten und vielleicht ist Röttgermann eine dieser Kühe jetzt gewesen. Finde ich sehr, sehr interessant, diese Personalie. Können wir auch im Blog, beziehungsweise dann bei mir auf der Wölfer Radio Facebook-Seite gerne nochmal weiter diskutieren. Problematisch finde ich nur wieder den Zeitpunkt, wenn man sowas raushaut. Und zwar, ja, vor einem so wichtigen Spiel wie gegen Borussia Mönchengladbach, wo dieser Zusammenhalt ja eingefordert wird, wo die Fans wieder angehalten sind, die Mannschaft zu unterstützen und so weiter und so weiter. Und wo man gerade diese Geschichte mit wir stehen alle zusammen, wir stehen zusammen diese Situation durch. Dann jetzt so eine Personalie zu verkünden, weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg gewesen ist. Vielleicht ließ es sich aber auch nicht mehr unterm Teppich halten. Das sei nochmal dahingestellt. Aber ich hätte sowas tatsächlich erst gemacht, wenn der Klassenerhalt perfekt gelaufen ist oder beziehungsweise perfekt gemacht wurde. Eine andere Personalie, die ja auch ist auch so ein Dauerthema, es nervt eigentlich nur noch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ricardo Rodriguez soll eigentlich sein mit dem AC Mailand, eventuell im Doppelpack mit Luis Gustavo, auch wieder lanciert und platziert vor einem Spiel wie gegen Borussia Mönchengladbach, wo es tatsächlich um alles geht. Muss das sein, muss ich ganz ehrlich fragen an dieser Stelle. Das sind auch wieder so Geschichten, die zur Unzeit kommen. Ich habe das neulich schon mal gesagt, wenn es darum geht, sich darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, den letzten Schritt zu machen gegen Mönchengladbach, dann ist sowas natürlich kontraproduktiv, weil das wirbelt wieder Staub auf, das sorgt wieder für Diskussionen, das sorgt wieder für Unruhe, beziehungsweise es kann nicht sein, dass uns das jetzt ablenkt von unserem großen Ziel, was wir jetzt noch haben diese Saison, nämlich tatsächlich auch in der ersten Liga zu bleiben. Also, wie gesagt, das ist ein Dauerthema. Ja, ich weiß, da ist auch nicht immer der Spieler für verantwortlich. Da gibt es Berater, da gibt es Journalisten, in dem Fall aus Italien, die da geleakt haben oder was gesehen haben wollen. Aber unterm Strich nervt es und es stört. Und wahrscheinlich wird er uns verlassen. Ja, dann ist das sein gutes Recht, meinetwegen. Aber ich hätte es jetzt vor dem Spiel am Samstag nicht noch gebraucht. Wichtig ist nämlich nur eins, und das muss ich an dieser Stelle auch nochmal ganz ausdrücklich betonen. Sicher ist noch nichts. Und wir sollten nicht den Fehler machen, jetzt zu weit zu schauen oder die ganze Sache schon sozusagen als abgehakt betrachten aufgrund von 2 Punkten Vorsprung. Das kann schneller passieren, als man denkt. Andreas Hilfiger, der ja damals den Nürnberger Abstieg, diesen spektakulären mitgemacht hat, hat ja diese Woche nochmal zur Mannschaft gesprochen und gesagt, wie schlimm das damals war und dass da auch keiner mehr mitgerechnet hat, weil sich alle schon irgendwie zu sicher waren. Entsprechend sollten wir nicht denselben Fehler machen und denken, die Nummer wäre schon durch und es könnte fast zu einem Abstiegs-Endspiel gegen den HSV gar nicht mehr kommen, weil wir ja mindestens einen Punkt holen gegen Mönchengladbach und der HSV wird nicht auf Schalke gewinnen, so dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, da sehr, relativ beruhigt dann zum letzten Spieltag nach Hamburg zu fahren. Aber diesen Fehler sollten wir tatsächlich nicht machen. Die Mannschaft muss ruhig und fokussiert weiterbleiben. Das darf sich der Gedanke nicht einschleichen, dass vielleicht schon alles gelaufen sein könnte. Andries Jonka hat ähnliche Richtung argumentiert diese Woche und gesagt, dass da ganz wichtig ist, da auch letztendlich die Spannung hochzuhalten, dass noch nichts gewonnen ist. Und insofern glaube ich auch nicht, dass da vielleicht der Schlendrian schleicht. Mario Gomez hat es im Sportstudio gesagt, allerdings auch, immer wenn wir die Möglichkeit hatten, irgendwie was zu unseren Gunsten positiv zu verbessern, haben wir verkackt diese Saison. Insofern gebranntes Kind scheut das Feuer, also meine Wenigkeit. Ich mag da noch nicht so ganz glauben, dass das bei allen angekommen ist und dass man tatsächlich jetzt auch den letzten Schritt macht gegen Mönchengladbach. Das hoffe ich natürlich, aber so der letzte Restzweifel aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Saison bleibt dann natürlich. Ich hoffe natürlich, dass ich mich irre und dass wir dann am Samstag gemeinsam den Klassenerhalt in Wolfsburg feiern könnten. Und wie die Saison auch gezehrt hat, letztendlich an den Nerven der Menschen, die sich auch um die Fanszene bemühen in Wolfsburg, das möchte ich besprechen mit meinen ersten Gästen. Nordkurve. Und dort beheimatet sozusagen tief in den Katakomben ist das Fanprojekt Wolfsburg, das Fanprojekt, was sich um die Belange der Fans in Wolfsburg auch kümmert. Und da begrüße ich 2 Damen. Hallo und herzlich willkommen, Anke Thies und Antje Biniek. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Wir steigen natürlich ganz brandaktuell und sportlich ein. Wird der VfL am Samstag gegen Gladbach den Klassenerhalt perfekt machen oder müssen wir noch weiter zittern? Was glaubt ihr? Oh Gott, hör mir auf. Also ich glaube, wir hier alle im Fanprojekt wünschen uns, dass er den Klassenerhalt perfekt macht. Letzten Endes muss man ja auch sagen, dieses Wochenende, das letzte jetzt in Frankfurt, lief ja auch relativ gut für uns, auch hinsichtlich des Unentschiedens des HSV. Und ich denke, wir haben es jetzt halt in der Hand. Und ich glaube, das wäre dann für alle auch entspannter. Aber so richtig kann uns unsere Weisheitskugel hier nichts sagen. Ja, ich hoffe es auf jeden Fall, weil es, glaube ich, einfach ein ganz großer Befreiungsschlag dann endlich für die Fanszene ist, dass sich alle mal ein bisschen entspannen können. Und wir gehen auch am Rande unserer Kräfte im Moment, ne? Ja, Also ich meine, das ist ja nicht nur für die Fans des VfL super kräftezehrend, halt irgendwie von Spieltag zu fiebern und immer zu hoffen, dass halt der nächste Befreiungsschlag sozusagen getätigt wird. Das ist halt natürlich für uns auch ganz, ganz kräftezehrend und wir fiebern natürlich auch als Fans da auch emotional mit am Ende. Antje, wenn so eine Saison so läuft, wie sie jetzt läuft, was hat das für konkrete Auswirkungen auf eure Arbeit? Jetzt mal abgesehen von der bescheideneren Stimmung, würde ich mal sagen, abgesehen. Also zuerst mal kann man natürlich sagen, was ja völlig verständlich ist und was wir auch super finden, ist, dass halt ganz viel Energie der Fanszene einfach gerade in Aktionen für den Klassenerhalt fließt. Was dann natürlich für unsere Arbeit auch immer so ein bisschen bedeutet, wenn man sie dann für Sachen vielleicht auch cashen will, wo man auch auf sie angewiesen ist, dann ist da natürlich weniger Potenzial oder auch Kraft einfach vorhanden. Was für uns natürlich, wie gesagt, absolut nachvollziehbar ist, aber halt auch immer schwierig dann zu sagen, okay, wir wuppen halt auch Projekte irgendwie mit der Fanszene zusammen. Und gleichzeitig merkt man halt auch, dass sich, glaube ich, der Schwerpunkt der Arbeit so ein bisschen verlagert, weil man natürlich ziemlich viel Aufbauarbeit auch machen muss, gerade so die Strukturen in den Vereinen viel nutzen muss, einfach, dass die Aktionen, die jetzt zum Beispiel geplant sind, dann auch am Ende umgesetzt werden können. Ja. Und also im Moment, auch so angespannt es im Moment ist, es macht trotzdem einen Riesenspaß im Moment, die Fanszene trotz alledem so geschlossen und gemeinschaftlich zu erleben. Also das setzt bei all der Angst, glaube ich, auch so viel positive Energie frei, dass wir uns, glaube ich, alle auch auf die Schulter klopfen können, eine Fanszene zu haben, die Mannschaft so positiv unterstützt und nicht irgendwelche Ängste schürt. Ja, also das finde ich großartig. Und ich glaube, was man mal so abschließend für uns auch als Team Fanprojekt so sagen kann, wir sind ja jetzt relativ frisch alle zusammengekommen. Wie gesagt, Anke ist am längsten da. Ich bin jetzt seit letztes Jahr September dabei. Jetzt haben wir seit Anfang April auch noch den Yannick in unserem Team. Und wir haben für uns halt schon festgestellt, bei allem Negativen, sage ich mal, was die sportliche Situation mitbringt, ist es halt für uns gerade echt eine Bewährungsprobe. Und irgendwie, glaube ich, kann man schon sagen, dass uns das irgendwie ganz besonders jetzt so in der kurzen Zeit auch schon zusammengespeist hat. Gerade weil es halt so intensiv irgendwie ist und man halt nicht um einen, ich sag mal, bedeutungslosen Platz im Mittelfeld halt spielt, sondern halt wirklich ne für den Klassenerhalt am Ende. Anke, wenn du mal jemanden so skizzieren müsstest, der sich nicht so häufig mit dem Wolfsburger Fanprojekt auseinandersetzt, wo, ja, sag ich mal, so liegen da die Schwerpunkte, an wen richtet sich das und was sind auch die Ziele, die ihr mit dem Fanprojekt habt? Wir in Wolfsburg, sowohl auch bundesweit, Fanprojekte gibt es von der ersten bis zur untersten Liga und wir arbeiten eigentlich so alle ziemlich nach dem gleichen Konzept. Ne? Das ist das nationale Konzept Sport und Sicherheit. Wir machen Fansozialarbeit mit Fußballfans und alle einsetzen. Ziel, die sich für eine kreative, bunte, laute Fankultur einzusetzen. Und ja, das ist das, was uns ausmacht. Und an wen richtet sich das konkret? Also wir haben eigentlich eine Zielgruppe von, sagen wir mal, 12 bis 27, haben aber auch Projekte, die Zielgruppe zum Beispiel die Ordner des VfL Wolfsburg sind. Ja? Dass wir sie gemeinsam mit den Fanbeauftragten schulen zum Thema, wie erkenne ich rechtsextreme Symbole. Wir haben vorhin eine Schulklasse gehabt im grün-weißen Klassenzimmer und haben über die Fanprojektarbeit an sich berichtet. Wir gehen aber auch mal an die Uni und schulen Studenten. Also es ist ganz vielfältig. Ne? Wir machen Fußballprojekte für Kinder und rufen aber auch Eltern an. So richtig eine Zielgruppe kann man nicht ausmachen. Das sind auch durchweg nicht nur Fans, wir haben auch Aktionen mit Lehrern. Wir machen Erlebnispädagogik an der Riesenleiter. Dann fahren wir wieder mit den U18-Kids los, also es ist schon bunt gefächert. Also eine bunte Palette kann man sagen. Antje, wo liegen denn dann die Herausforderungen von eurer Seite aus? Auch und wie dicht kann man denn dran sein an der jungen Fanszene in Wolfsburg von eurer Seite? Also die Herausforderung ist wirklich in diesem Konstrukt Fußball oftmals der Übersetzer zu sein. Ja? Du hast beim Fußball so viele beteiligte Institutionen, sei es der Verein selber, die Polizei, das Ordnungsamt, die Stadt. Da spielt ja so viel mit rein und jeder hat eine unterschiedliche Rolle, andere Interessen und du bist da immer so ein bisschen in der Mitte und bist auch mitunter wirklich Übersetzer. Ja? Also diese Jugendkultur, sagen wir mal, der Ultras am Leben zu erhalten und auch zu unterstützen, ist nicht immer einfach. Wir müssen oftmals übersetzen für die Erwachsenenwelt, die nicht versteht, warum rennen da jetzt 80, 90 Leute Spieltag für Spieltag jedem Spiel hinterher? Warum müssen die transparente Fahnen kurios das in die Nacht basteln. Warum brauchen die mitunter eine Turnhalle, weil das ins Fanprojekt von den Maßen her nicht passt. Also es sind so viele Sachen irgendwie, die wir pushen, wo wir uns einsetzen, oft auch im Kleinen, im Hintergrund, wo die Außenwelt mitunter gar nicht mitkriegt, was wir eigentlich den ganzen lieben langen Tag machen. Aber ja, das ist, glaube ich, da könnten wir uns noch 3 Stunden drüber unterhalten. Ja, das würde vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen jetzt hier. Aber wenn ihr beide mal so drüber nachdenkt, über eure Tätigkeit, was waren denn für euch so die schönsten Erlebnisse, die ihr hattet, wo man auch sagt, ah, Fanprojekt, da habe ich dann auch Bock, nächsten Tag wieder zur Arbeit zu gehen? Ich bin jetzt noch relativ frisch dabei, so knapp ein halbes Jahr jetzt, ein bisschen länger. Und was mir immer wieder positiv auffällt, ist halt wirklich die Begeisterung, die halt einfach die Jungs, die hier im Fanprojekt Tag ein und Tag aus irgendwie am Machen sind, was die halt mitbringen. Also das gibt halt ganz viele Bereiche, wo ich wirklich sage, da hat man es gerade als Sozialarbeiterin nicht so leicht, weil es halt schwer ist, junge Menschen zu motivieren, sie vielleicht auch fürs Ehrenamt zu begeistern. Und hier im Fanprojekt, wenn ich das halt mitkriege, wie sie den Verein leben, also nicht nur Fan sein, sondern wie gesagt darüber hinaus, dieses Ultra-Sein mit was für einer Hingabe und was für einer Leidenschaft, das ist halt einfach was, wo ich irgendwie jeden Tag merke, dass das in mir halt auch wieder was weckt. Ich meine, ich bin auch begeisterter VfL-Fan, hatte, bevor ich ins Fanprojekt gekommen bin, auch wirklich ein Jahrzehnt meine Dauerkarte und kann halt ganz klar sagen, dass wenn man dann halt noch näher dran ist, auch einfach im beruflichen Kontext, dass das irgendwie einfach ein total geiles Gefühl ist, mit diesen jungen Menschen halt zu arbeiten tagtäglich und irgendwie auch so ein bedeutsamer Teil in ihrer Leidenschaft am Ende zu sein. Das ist halt was, das ich irgendwie so jeden Tag mitnehme und merke. Und ich kann das gar nicht auf so ein Highlight halt fixieren oder auf ein Highlight festnageln am Ende. Anke, möchtest du was ergänzen? Wenn du wüsstest, was sich gerade in meinem Kopf abspielt, also ich muss das echt mal an sich filtern. Ich habe ja jetzt in den 12 Jahren schon viele Geschichten durch und da weiß ich nicht, also ich sag mal Bukarest, ja, war auf jeden Fall ein Highlight. Da sind wir damals mitgeflogen mit Teilen der aktiven Fanszene. Die Meisterschaft, na klar, Pokal, aber auch so eine Abstiegskämpfe. Das schürt natürlich irgendwie zusammen. Und was ich einfach so als großes Ganzes großartig finde, ist, dass so die aktive Fanszene, das hat auch schon was Familiäres. Ne? Da sind Leute dabei, die kennst du seit 10 Jahren. Die hast du damals bei der U18-Fahrt mitgenommen. Die sind heute erwachsen und haben Kinder. Und man kennt sich halt. Und vieles ist über die Beziehungsarbeit hinausgewachsen, haben sich Freundschaften gebildet. Und die möchte ich nicht missen. Und das ist das, was es hier halt ausmacht. Antje, du hast eben schon mal angerissen, dass ihr öfter mal Übersetzer sein müsst für die verschiedenen Akteure, die da beteiligt sind, rund um die Fanszene. Wie macht ihr das konkret? Wie läuft die Zusammenarbeit? Wie würdest du das bewerten? Und was für Feedback bekommt ihr dann auch von den unterschiedlichen Parteien, die da sozusagen mit am Start sind? Naja, wir haben, also es gibt verschiedene Gremien, die du hier in Wolfsburg hast. Ne? Wir haben viele Rücksprachen, viele Sicherheitsbesprechungen, viele Jourfixe unter der Woche mit der Fanbetreuung. Wir haben viele Termine, wo wir in Rücksprache mit den Fans auch sitzen. Dann gibt es zum Beispiel das Fangremium, Stammtische. Also du hast so viele Stellen, wo du immer ins Gespräch kommst und du verlierst dich hier in Wolfsburg schwer aus den Augen. Ja? Dafür ist Wolfsburg einfach dann auch zu überschaubar. Aber das ist halt das Positive an der Arbeit, dass du bist halt immer im Gespräch. Ne? Da bricht die Kommunikation nicht ab. Und ja. Ich glaube, was man nochmal ergänzend sagen kann, wir hatten halt letztens bei uns wieder Beiratssitzungen, wo unter anderem halt Politik vertreten ist, aber halt auch Polizei etc. pp. Und der neue PI-Chef, der ja aus Hannover kommt und in Hannover, sag ich mal, auch nicht die Verhältnisse vorgefunden hat, die er hier vorfindet, hat halt ganz klar gesagt, also dass zum Beispiel, er hat den Fanmarsch mitgemacht beim Main-Spiel und hat das halt total positiv erwähnt. Also das, was er hier in Wolfsburg vorfindet, einfach der Respekt zwischen den Institutionen, zwischen Fanszene und Polizei, wie gesagt, das aus dem Mund eines Polizeichefs zu hören, dass er schon fast paradiesische Zustände, das war seine Wortwahl, vorfindet. Ich glaube, das ist das größte Lob, was man am Ende halt auch kriegen kann und was halt auch einfach ganz klar widerspiegelt, wie wir hier alle so miteinander umgehen. Also es ist halt ein total positiver, ein total respektvoller Umgang und wie gesagt, das sehen nicht nur wir so, das sehen halt auch die Netzwerkpartner am Ende so. Das klingt alles sehr positiv. Von außen betrachtet würde ich sagen, es läuft. Letzte Frage, wenn ihr euch was wünschen könntet für die Entwicklung, Fanszene, Zusammenarbeit, was wäre das, was würdet ihr euch konkret wünschen, auch für die Zukunft? Also auch wenn das im Moment blöd klingt, ne, aber unser Kopf ist gerade so voll. Wir planen unsere 20-Jahres-Feier. Wir werden dieses Jahr 20 Jahre alt. Wir sitzen gerade noch an einem Buch zu 20 Jahre Fanprojektarbeit. Und im Moment denke ich immer nur von heute auf morgen und welche Mails ich noch verschicken muss und welcher Termin noch ansteht. Und ich will, dass die nächsten beiden Spiele vorbei sind, dass wir in der ersten Liga bleiben und dann kann ich mich in Ruhe mit meinem Team hinsetzen und dann auch in die Zukunft gucken, was für Projekte wir noch anschieben wollen, was in der Vergangenheit vielleicht nicht so rund lief, wo man nochmal ein paar Stellschrauben schrauben muss. Aber im Moment kann ich da gar keine großen Visionen, weil, also auch wenn ich es nicht beschreien will, ne, also in der zweiten Liga ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da müssen wir dann auch nochmal bestimmt konzeptionell irgendwie gucken, wo geht's hin. Also im Moment bin ich echt nur von jetzt auf gleich planbar. Ja, also ich glaube, ich schließe mich da im Großen und Ganzen so an, dass das Einzige, was ich mir eigentlich so perspektivisch wünsche, ist halt wirklich, dass sich die Szene so weiterentwickelt, wie sie es bis jetzt getan hat. Also dass dieses Kreative, dieses Machen, was man jetzt auch gerade immer wieder irgendwie von Spieltag zu Spieltag sieht, ob es Aktionen am Marathontor oder am Hauptbahnhof sind. Also ich finde halt einfach, da ist halt unsere Aufgabe, das definitiv weiter zu pushen, weiter zu fördern und die Jungs da halt wirklich unabdingbar eigentlich zu unterstützen, dass sie das so weiter durchführen können, um halt auch einfach, wie gesagt, ihr Ding dazu leben. Und da sehe ich uns halt einfach. Also es wäre halt schön, wenn es einfach ein Standard ist, ja, dass man diesen Zusammenhalt, den wir im Moment erleben, nicht erst erfährt, wenn es mal wieder irgendwo knascht oder wenn es mal nicht läuft, ja. Sondern das, was wir im Moment sehen, wie viele auch auswärts fahren, das will ich jedes Mal sehen, nicht erst, wenn es um den Abstieg geht. Ja. Gutes Schlusswort, da schließe ich mich an, auf alle Fälle, weil nichts anderes predige ich ja auch hier Woche für Woche. Das waren Anke Thies und Antje Biniek vom Fanprojekt Wolfsburg. Ich danke euch für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Kurzpassspiel. Sky-Moderator Patrick Wasserzieher wurde versehentlich dabei gefilmt, wie er in einer Unterbrechung seiner Sendung auf Sky jemand nett gebeten hat, seinen Kaffee umzurühren. Das Netz überschlägt sich mit etwas Häme, möchte ich mal sagen. Und das führt natürlich zu der Frage, bei welchen drei Dingen sollte sich der Mitarbeiter Gedanken machen, ob er sich nicht einen anderen Job suchen sollte. Und wir sind auf drei Punkte gekommen. Erstens, er wird gebeten, das Wasser umzurühren. Zweitens, er wird von Patrick Wasserzieher gebeten, die Schnürsenkel seiner Slipper zuzumachen. Und drittens, er soll ein kritisches Interview zum Thema Flüchtlingspolitik mit Christian Streich drehen. Feuer unterm Dach bei Borussia Dortmund. Dort ist ja Trainer Thomas Tuchel sehr angezählt, unter anderem auch, weil sein Fitnesstrainer die Spieler gedemütigt haben soll. So musste einer der Spieler angeblich vor der Mannschaft alkoholfreies Ingwerbier auf Ex trinken und anschließend glutenfreies Gemüse grillen. Jetzt scheint ein Abschied oder eine Trennung von Tuchel nur noch eine Frage der Zeit. Es gibt angeblich auch schon Interesse aus England. Vegan Athletics soll Interesse haben. Schnell, hol mich hier raus! Das könnte sehr, sehr lustig werden. Angeblich ist Mario Balotelli im Gespräch als neuer Mannschaftskamerad bei Kevin Prinz Boateng oder von Kevin Prinz Boateng. Und da sage ich mal zu, hier noch Kevin Großkreuz verpflichten und nach der Abschlussfahrt nach Malle sieht's da aus wie in der Ostukraine. Kombinationsspiel. Und da geht es natürlich um das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag. Das letzte Heimspiel dieser Horrorsaison, kann man nicht anders sagen. Vielleicht nimmt alles noch ein gutes Ende und es wird sein, die Rückkehr unseres Erfolgstrainers Dieter Hecking. Und ja, wie sich Mönchengladbach das so vorgestellt hat an diesem Samstag, das werde ich jetzt besprechen. Und zwar mit dem Pressesprecher der Borussia. Hallo Markus Aritz. Hallo. So zwei Spieltage vor Schluss kann man ja schon mal ein bisschen Bilanz ziehen. Wie zufrieden ist man denn bei der Borussia mit der Saison? Ja, das ist eine ganz, ganz aufregende Saison gewesen bis jetzt für uns. Ist ja noch nicht ganz vorbei, aber es geht ja jetzt dem Ende entgegen. Mit vielen Hochs und Tiefs, mit einem guten Start, mit dann einem schwierigen Verlauf der Hinrunde, mit einem Trainerwechsel kurz vor Weihnachten. Dann mit einem tollen Start in die Rückrunde mit dem neuen Trainer Dieter Hecking, mit tollen Erlebnissen in der Champions League und in der Europa League, weit gekommen im DFB-Pokal, entsetzliches Aus im Halbfinale. Also es gab viele schöne Erlebnisse, aber auch viele Nackenschläge. Wie der VfL aus Wolfsburg hat sich auch der VfL vom Niederrhein ja durchaus schwer getan diese Saison. Aber es sind auch nicht die beiden einzigen Beispiele. Denkt man an Schalke, denkt man an Leverkusen zum Beispiel. Warum sind die Mannschaften, die man weiter vorne erwartet hat, so hinter den Erwartungen zurückgeblieben in dieser Saison? Na, ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, wenn man sieht, welche Teams das sind, die Sie dir auch gerade aufgezählt haben. Clubs, die mit der Dreifachbelastung, eben mit dem internationalen Wettbewerb in die Saison gegangen sind und alle hatten große Verletzungsprobleme, viele Ausfälle, dazu die Belastung mit den Reisen, hört sich manchmal ein bisschen nach Ausrede an, ist aber tatsächlich, glaube ich, nicht zu verachten. Die Bayern sind eigentlich der einzige Club auf hohem Niveau, die das seit Jahren wegstecken können. Allen anderen merkt man an, dass es doch an die Substanz geht und dass darunter dann oft die Performance in der Bundesliga leidet. Jetzt ist das Spiel am Samstag ja ein ganz besonderes, nämlich die Rückkehr von Dieter Hecking, dem der VfL Wolfsburg sehr, sehr viel zu verdanken hat. Auch einen der größten Triumphe in der Vereinsgeschichte mit dem Pokalsieg. Jetzt hat Dieter Hecking gesagt, vor dem Spiel würde er sich nicht mehr äußern zu der bevorstehenden Partie. Wissen Sie, warum nicht? Na, er hat natürlich viele Anfragen. Er war lange in Wolfsburg, war dort sehr erfolgreich, hat ein sehr gutes Verhältnis zu allen oder vielen Journalisten, die rund um den VfL Wolfsburg arbeiten. Entsprechend hat er viele Anfragen bekommen und hat gesagt, am liebsten möchte er jetzt gar nichts machen, also keine 1:1-Interviews in der Woche vor dem Spiel machen, möchte sich nicht an irgendwelchen Aufarbeitungen alter Dinge beteiligen, hat gesagt, dass er eine tolle Zeit hatte in Wolfsburg, tolle Jahre, sehr erfolgreiche Jahre, dort viele Menschen getroffen hat, mit denen er gut zusammengearbeitet hat, auf die er sich freut, am Samstag die wiederzusehen. Aber er wollte jetzt eben nicht die Situation des VfL Wolfsburg vor allen Dingen im Kleinen sezieren, bevor wir dann zurückkommen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass da irgendwie noch ein Riss geblieben ist oder so? Im Gegenteil, er lässt eigentlich keine Gelegenheit aus, zu erzählen, was er für eine gute Zeit hatte in Wolfsburg. Hat auch oft intern gesagt, dass der VfL gerade für einen Trainer ein klasse Verein ist, bei dem man alle Möglichkeiten hat. Also da gibt es überhaupt nichts Negatives aufzuarbeiten. Es gehört normal zu einer Geschichte des Trainers dazu oder eines Trainers dazu, dass die Zeit irgendwann mal zu Ende geht. Ich glaube, er war 4 Jahre oder etwas länger in Wolfsburg. Das ist ja heutzutage schon eine lange Zeit. Das freut uns natürlich. Wir sind es ja in Wolfsburg nicht unbedingt gewohnt, dass man hinterher noch gut über uns spricht. Aber wie ist er denn in Gladbach angekommen, der gute Dieter? Sehr gut. Also er hat intern sowieso alle sehr schnell überzeugt. Er hat die Mannschaft kennengelernt im Januar im Trainingslager in Spanien. Da hat eigentlich jeder den Eindruck, dass er sehr schnell einen Draht gefunden hat zu den Spielern, hat viele Gespräche dort geführt. Und auch so die Mitarbeiter, die mit ihm zu tun haben, waren eigentlich schnell der Überzeugung, dass das genau der richtige Mann ist für uns in der Situation. Wir hatten ja, wie schon gesagt, eine Hinrunde, die am Ende sehr, sehr schwierig gelaufen ist, mit vielen Begleiterscheinungen, und alle hatten das Gefühl, dass so ein erfahrener Trainer, der genau weiß, was er will, der einen Plan hat und das weitergeben kann an eine Mannschaft, genau der richtige Mann sein kann in der Situation. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Wir sind dann sehr gut in die Rückrunde reingekommen mit einigen Siegen, Auswärtssiegen, die wir im letzten Jahr fast überhaupt nicht erlebt haben. Insofern ist das bis jetzt sehr gut gelaufen. Dennoch war in Gladbach in den letzten Wochen relativ viel Unruhe. Christoph Kramer hat jetzt nochmal zur Fanschelte angesetzt. Davor gab es ja beim Pokalspiel die ja etwas verunglückte Choreo-Aktion, möchte ich jetzt mal bezeichnen. Woran liegt das, dass diese Unruhe aufgekommen ist? Und hat das vielleicht auch Einfluss auf den Rest der Saison, auf die restlichen Spiele? Na, ich möchte das gar nicht so überbewerten. Es gab natürlich in den letzten Wochen zwei Erlebnisse, die für alle, die mit Borussia fiebern, enttäuschend waren. Das war das Aus in der Europa League gegen Schalke mit 2 Unentschieden. Und war da sehr unglücklich ausgeschieden. Und dann natürlich das Aus im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt. Da hatte im ganzen Umfeld eigentlich jeder darauf gesetzt, dass wir es dieses Jahr nochmal schaffen, nach Berlin zu kommen. 22 Jahre ist das her. Die Fans des VfL Wolfsburg werden sich erinnern. Ja, leider. Ja. Für uns eine schöne Erinnerung, aber halt verdammt lange her, das wissen nicht mehr viele, und alle wollten dieses Jahr nach Berlin fahren, das hat dann leider nicht geklappt. Haben jetzt in den letzten Wochen sehr viele Verletzte gehabt, das ist wirklich ein richtiger Mist gewesen, wenn man dann in entscheidenden Spielen in der Saison 5, 6 Leute aus der Stammmannschaft nicht dabei hat. Ja, da war dann eben auch viel Frust dabei. Da hat sich vielleicht das eine oder andere dann auch unter den Zuschauern wieder gespiegelt an Frust. Dann gab es vielleicht auch zuletzt nicht so tolle Spiele, gerade zu Hause. Begleitumstände, Ultras, Choreo, möchte jetzt gar nicht groß drauf eingehen, was da war. Und dann waren eben auch mal ein paar Pfiffe zu hören. Spieler waren enttäuscht, haben gesagt, die Leute sollen noch bitte erst nach Spielende pfeifen und während des Spiels die Mannschaft anfeuern. Aber ich glaube, sowas kommt immer mal wieder vor und wird das jetzt nicht zu hoch hängen. Na, ich frage deshalb, weil wir so eine ähnliche Situation ja mit unzufriedenen Fans und so weiter auch schon durchhaben in Wolfsburg und man sich dann hinterher wieder zusammengerauft hat und sozusagen zusammen durch diese Krise dann letztendlich auch geht. Aber wie ich Sie jetzt verstanden habe, geht es nicht darum, dass sich da in Gladbach großartig jemand davon beeinflussen lässt, wie die Situation gerade ist. Das beschäftigt uns schon. Sowas hat man ja nicht gerne, so eine Situation. Am besten ist immer, wenn alle zusammenhalten, an einem Strang ziehen. Ich glaube, das tun am Ende auch alle. Und ich gehe davon aus, dass sich alle wieder zusammenraufen und dass es spätestens zur neuen Saison dass dann auch wieder gemeinsam weitergeht. Der VfL Wolfsburg spielt ja für seine Verhältnisse eine katastrophale Saison, muss man ja ganz ehrlich sagen. Dabei war das auch zusammen mit Mönchengladbach eigentlich auch mal zwei Mannschaften, die ja so fast auf Augenhöhe agiert haben, auch immer um die internationalen Plätze. Wenn Sie von ja weit weg mal nach Wolfsburg schauen, wie nehmen Sie den VfL wahr im Moment? Was gibt der VfL da für ein Bild für Sie ab? Ja, für uns ist der VfL Wolfsburg immer einer von den Clubs, über die wir vor der Saison sagen, die müssen eigentlich vor uns stehen. Also es gibt ja immer im Sommer, bevor die Saison losgeht, dieses beliebte Spiel der Medien gerade, wie ist denn die Zielsetzung, wo will man hin? Und bei uns, unser Sportdirektor Max Eberl sagt, Jahr für Jahr, wenn ich unser Budget mir anschaue und unsere Geschichte anschaue, wo wir herkommen, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Das bedeutet, wenn man das schafft und immer in der Einstelligkeit steht, dass man vielleicht am Ende auch um die europäischen Plätze mitspielen kann. Dann wird oft gesagt, na, das ist doch Tiefstapelei und ihr müsst doch euch mal die Champions League als Ziel nehmen und so weiter. Und dann verweisen wir gerne auf die Clubs, die eben deutlich bessere wirtschaftliche Möglichkeiten haben. Und das sind dann 5, 6, die eigentlich, wenn man nur das Geld sieht, vor uns stehen müssen. Da gehört der VfL Wolfsburg aus unserer Wahrnehmung zu. Das hat natürlich auch mit den tollen letzten Jahren, den großen Erfolgen, die der VfL in den letzten Jahren hatte, zu tun. Deutsche Meisterschaft und dann das Jahr 2015 war es, glaube ich, DFB-Pokalsieger mit Dieter Hecking und in der Champions League im Viertelfinale. Das sind natürlich Sachen, an die man sich erinnert und die man auch hier verfolgt hat. Und insofern ist es für uns dann schon ein Erfolg, so einen Club hinter uns zu lassen. Dass wir jetzt 9. sind und der VfL, glaube ich, 14., das haben wir uns wahrscheinlich beide nicht ganz so vorgestellt. Das stimmt. Was erwarten Sie denn unter diesen Vorzeichen denn für ein Spiel dann am Samstag? Na, ich glaube, ein ganz interessantes Spiel. Ich glaube, Wolfsburg will unbedingt mit einem Heimsieg vor eigenem Publikum die Saison beenden, alles klar machen, um am letzten Spieltag überhaupt nicht mehr zittern zu müssen. Ich glaube, dafür ist gar nicht ein Sieg nötig, unbedingt. Ich glaube, das reicht doch so schon, dank des 2-0 in Frankfurt. Da wird man sich in Wolfsburg aber nicht drauf verlassen. Für uns geht es darum, wir haben noch so eine kleine Mini-Chance, auf Platz 6 oder 7 zu springen und auch nächstes Jahr dann in Europa dabei zu sein. Aber das würde wohl voraussetzen, dass wir beide Spiele gewinnen müssen. Also wir müssen in Wolfsburg gewinnen. Ich glaube, der VfL Wolfsburg will unbedingt gewinnen gegen uns. Insofern glaube ich nicht, dass das unentschieden ausgeht. Bevor ich Sie zu einem Tipp nötige, noch eine Frage letztendlich zum Kader oder der Kadersituation. Sie haben die verletzten Misere auch angesprochen. Jetzt war unter der Woche mal wieder ein Video zu sehen, wo Raphael sozusagen ins Training zurückgekehrt ist. Lichtet sich damit das Lazarett? Nee, das lichtet sich leider nicht besonders. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft am Samstag ähnlich aussehen wird wie die am vergangenen Samstag. Möglicherweise ist Raphael so weit, dass man ihn mit in den Kader nehmen kann, aber er ist jetzt 2 Monate ausgefallen. Da kann man ja auch nicht davon ausgehen, dass er gleich wieder spielfit und in Topform ist. Und das gilt für die anderen Langzeitverletzten genauso. Dann, wie angedroht, hätte ich gern einen Tipp. Wie geht's aus am Samstag? Natürlich hoffe ich, dass wir gewinnen und stelle mir einen Spielverlauf vor, bei dem wir in Führung gehen. Der VfL Wolfsburg dann dem hinterherrennt und wir irgendwann kurz vor Schluss das 2-0 machen. Also 0-2 aus Wolfsburger Sicht. Ja, wird vermerkt, kommt aber natürlich nicht so. Wir werden es aber trotzdem erleben am Samstag. Das war Markus Aretz, er ist Pressesprecher von Borussia Mönchengladbach. Und ich danke für das Gespräch. Sehr gerne. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht-Braunschweig-Fan und sein Sohn unterhalten sich. Sagt der Sohn: Papa, kannst du mir mal deine Taschenlampe leihen? Sagt der Vater: Wozu das denn? Sagt der Sohn: Wir wollen nachts mit den Mädchen im Park fummeln. Sagt der Vater: Haha, dazu brauchten wir früher keine Taschenlampen. Sagt der Sohn: Na, so sieht Mama aber auch aus. Fan-Infos. Und hier natürlich nochmal mit dem Aufruf und dem Appell für den geplanten Fanmarsch am Samstag vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Gestern ja auch schon vielfach geteilt und durch die sozialen Netzwerke gegangen. Um 11 Uhr ist Einstimmen sozusagen am Kaufhof und dann wird losmarschiert um 12.45 Uhr zum Stadion, um auch nochmal ein Zeichen zu setzen vor dem letzten Heimspiel, um sozusagen auch die Aktionen nochmal zu toppen, die man in den letzten Spielen gemacht hat, mit dem Willkommen heißen der Mannschaft beim Marathontor und den Plakaten und Bannern, die man überall in der Stadt aufgehängt hat. Jetzt dann nochmal der Fanmarsch zur Arena, um das nochmal zu unterstreichen. Und letztendlich heißt es dort in dem Schreiben der aktiven Fanszene: Die Mannschaft braucht weiterhin unsere vollste Unterstützung, da der Klassenhalt rechnerisch noch nicht in trockenen Tüchern ist. Die vergangenen Spiele waren stets von Aktionen der Wolfsburger Fanszene geprägt, immer mit dem Hintergrund, positiv auf die Mannschaft einzuwirken und sie zu motivieren. Und die positive Resonanz aus dem Umfeld der Mannschaft pusht uns noch mehr und man möchte sich weitere Aktionen letztendlich einfallen lassen. Auch das mediale Echo hat jetzt dazu beigetragen, dass jeder Wolfsburger entsprechend verstanden hat oder hoffentlich auch verstanden hat, dass das Team den Rückhalt braucht, und entsprechend sind wir alle aufgerufen, jetzt auch als Wolfsburger diesen Klassenerhalt perfekt zu machen und die Mannschaft zu unterstützen, das Ganze auch dann entsprechend unter Beweis zu stellen mit diesem Marsch zum Stadion. Also, 11 Uhr Treffen am Kaufhof, bisschen einglühen, hätte ich jetzt fast gesagt, und 12.45 Uhr marschieren wir da alle rüber, hoffentlich bei tollstem Fußballwetter. Damit setzen wir nochmal ein tolles Zeichen gegen den Abstieg am Ende der Spielzeit, am letzten Spieltag und zum 20-jährigen Bundesliga-Jubiläum. Hashtag 20. Da sind wir natürlich mit der VfL-Fan-Doku, die gerade entsteht, wieder am Start. Letzter Heimspiel, ganz logisch. Da begleiten wir wieder ganz viele. Haltet auch mal die Augen auf, was so Aktionen vor dem Spiel angeht. Da ist wieder einiges gebacken. Und wir sind mit der Kamera logisch entsprechend dabei und werden das begleiten. Unter der Woche fanden einige Dreharbeiten auch wieder statt mit Spielern des VfL, mit Fans, was alles dann sozusagen auch in der Doku einfließen wird. Ganz, ganz tolle Sachen. Haltet da die Augen auf. Wir halten euch auch hier im Wölferadio weiterhin natürlich auf dem Laufenden in den sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Also, es läuft alles wunderbar. Wir sind sehr zufrieden, wie Hashtag 20 angenommen wird von eurer Seite aus. Dafür nochmal herzlichen Dank. Aber auch, wir sind gut im Timing und es läuft alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ganz feine Sache. Und wie gesagt, die nächsten Informationen dann wieder auch hier. Dann schon mal eine Info zum letzten Auswärtsspiel beim HSV nächste Woche. Der Sonderzug, der dorthin fährt nach Hamburg, der ist ausverkauft, erfreulicherweise. Tada, tada, tada, super Sache. Mehrere tausend Wolfsburger werden in Hamburg erwartet beim letzten Auswärtsspiel. Und für diejenigen, die hinfahren möchten, etwa 10.45 Uhr geht's los am Wolfsburger Hauptbahnhof, also die eine Karte gekriegt haben für den Sonderzug. Und die Rückfahrt wird ungefähr 6:45 vom Hamburger Hauptbahnhof erfolgen. Genauere Infos werden dann letztendlich über die Fanszene noch bekannt gegeben. Und dann gab es da noch zwei bemerkenswerte Ergebnisse, ein schönes und ein nicht so schönes. Wir beginnen mit dem schönen. Die Wölfinnen, die haben in Potsdam nachgelegt und sozusagen die Vormachtstellung im deutschen Fußball untermauert. Und jetzt Riesenchancen aufs Double. Pokalfinale steht ja schon fest. Aber auch in Sachen Meisterschaft sieht sehr, sehr gut aus, kurz vor Schluss. Da drücken wir alle Daumen, dass das klappt mit einem Titel, zumindest da. Und hoffen wir, dass die Männer dann noch irgendwann mal nachziehen. Kleiner Scherz, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber nichtsdestotrotz, tolle Leistung von den Wölfinnen. Und ja, wir drücken alle Daumen, dass es dann tatsächlich reicht. Das zweite, ja, leider nicht so gut gelaufen. Unsere Babywölfe, unsere Nachwuchswölfe, U19 im Halbfinale, eine ungeschlagene Saison hingelegt, haben die Wolfsburger. Ganz, ganz tolle Leistung. Aber dann im Halbfinale hat es dann jetzt doch die erste Niederlage gesetzt gegen Borussia Dortmund zu Hause im AOK-Stadion und über 2000 Zuschauer da gewesen. Respekt für einen Dienstagnachmittag. Ganz, ganz tolle Geschichte, dass da auch tatsächlich was zurückkommt von den Fans, dass das sozusagen honoriert wird, auch wie die Nachwuchswölfe da unterwegs sind. Ja, da war mehr drin, soweit ich es verfolgen konnte am Fernseher. Da hat man ja auch geführt und letztendlich ein bisschen ja auch fast unglücklich und ja ein bisschen ungeschickt verloren hinten raus. Aber da ist noch nicht aller Tage Abend, der Drops noch nicht gelutscht, die Messe nicht gelesen, um nochmal schnell 9 Euro einzuzahlen. Das ist etwas, was vielleicht unsere Truppe noch hinbiegen kann. Am kommenden Montag findet das Rückspiel statt in Dortmund. Und da drücken wir natürlich auch wieder alle Daumen. Wölfe Radio, der VfL Podcast. Und damit bin ich wieder am Ende für diese Woche. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, lass es am Samstag klappen mit 3 Punkten, damit wir tatsächlich ja die Klasse halten. Ich glaube, mit dem Sieg sind wir ganz sicher dabei. Ein Unentschieden könnte unter Umständen auch reichen. Und dann lass uns die schöne Saison abhaken. Die richtigen Schlüsse draus ziehen, hoffe ich. In Hamburg nochmal die Uhr abstellen nebenbei. All solche schönen Geschichten. Und dann ja, gehen wir in eine Sommerpause bzw. feiern erst nochmal das Jubiläum, 20 Jahre Bundesliga, wie sich das gehört. Erst bei der grün-weißen Nacht und dann auch bei der Premiere von #20 im August. Ich hoffe jedenfalls, dass uns das gelingt. Marschiert alle mit am Samstag beim Fanmarsch. Unterstützt die Mannschaft nochmal, haut nochmal voll rein. Lasst uns nochmal tatsächlich beim letzten Heimspiel einen raushauen. Wir haben es uns verdient und hoffentlich, dass die Mannschaft sich dann auch belohnt, in Anführungsstrichen, und die Klasse hält. Wir haben es uns alle verdient in Wolfsburg und alle, die es mit den Wölfen halten. Und ich hoffe, das klappt. Und ja, es wird klappen. Man muss es nur immer oft genug sagen. Man muss dazu stehen und glauben und dann wird das auch schon hinhauen. Und bedanken möchte ich mich bei Wolfgang und Sebastian für die inhaltliche und bei Norman für die technische Unterstützung. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt zur Sendung, wenn ihr was sagen möchtet, bei wolfsburg.de könnt ihr gerne schreiben oder auch bei Facebook. Das ist ein bisschen eingeschlafen mitunter. Da muss ich doch mal kurz anmahnen. Also schreibt eure Kommentare, wie ihr es fandet. Und was ihr mir sonst schon immer mal unter die Nase reiben wolltet, sehr, sehr gerne. Und ja, in diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke. Das Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Nur der VfL.